seelenlose Lanze. Hoch am Himmel, da schwebst du, schaust den Zwergen unten zu in ihren bunten Hemden. Du siehst sie mit Befremden, du bist schwarz. Doch die junge Adlerschaft.